Kundgabe 6467. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.2.1956. Die Wahrheit lässt die Vollkommenheit Gottes erkennen. Was ihr wissen müsset, um erfolgreich eure geistige Mission auszuführen, das wird euch stets zugeleitet werden, so wie ihr es für eure geistige Arbeit auszunützen gedenket und darum von mir anfordert. Wenn ich euch den Auftrag gebe, für mich und meinen Namen einzutreten, meine Liebelehre zu verkünden und meiner Liebe zu euch Erwähnung zu tun, so muss auch alles, was ihr euren Mitmenschen kündet, diese meine Liebe erkenntlich werden lassen. Ihr müsset mein göttliches Wesen, das alle Eigenschaften in höchster Vollkommenheit besitzt, immer zu erkennen vermögen. Und niemals dürfen Zweifel in euch aufsteigen. Niemals dürfet ihr etwas künden, was Zweifel an meiner Vollkommenheit in euch erweckt. Auch scheinbar Gegensätzliches muss ich mit eurem Wissen erklären lassen, so dass stets mein Wesen in aller Vollkommenheit bezeugt wird, so ihr eure Mitmenschen belehret. Doch immer nur kann dies die Wahrheit zu Wege bringen, während jede irrige Lehre eine Verzerrung meines Wesens sein wird. Ein Bild, das mich nicht als vollkommenes, sondern als mangelhaftes Wesen kennzeichnet. Und so nach könnet ihr Menschen selbst schon eine Prüfung vornehmen und unbedenklich als falsch abweisen, was in euch Zweifel entstehen lässet an der Vollkommenheit meines Wesens, was meine Liebe, meine Weisheit oder meine Allmacht zweifelhaft erscheinen lässet. Ich will, dass ihr mich erkennet als euren liebevollsten Vater von Ewigkeit, dessen Weisheit unübertrefflich ist und für den es keine Grenzen seiner Macht gibt. Ich will es, weil ihr nur ein vollkommenes Wesen lieben könnet und weil ich eure Liebe gewinnen will. Darum werde ich immer euch Menschen ein rechtes Licht geben und ich werde jede Irrlehre euch so beleuchten, dass ihr sie als irrig erkennen könnet. Ansonsten es in euch ewig dunkel bleibt und ihr mir die Liebe vorenthaltet, weil ihr mich nicht kennt. Darum also leite ich selbst euch die Wahrheit zu, weil sie auf Erden nur noch selten zu finden ist. Darum wähle ich einen Weg, euch selbst anzusprechen, weil aus meinem Munde ewig keine Unwahrheit kommen kann und weil ihr nun nicht zu fürchten brauchet, dass mein Wort schon eine Verfälschung erfahren hat durch menschlichen Willen, der von meinem Gegner beeinflusst sein kann. Mein direktes Wort aus der Höhe verbirgt euch reinste Wahrheit, weil ich es will, dass euch die Wahrheit vermittelt wird und weil ich wahrlich meinen Willen auch zur Ausführung bringen kann. Und wer dennoch zweifelt daran, dass ich selbst euch Menschen mein Wort zuleite, der möge also diese Prüfung vornehmen, ob das euch vermittelte Geistesgut einen Gott der Liebe, Weisheit und Allmacht erkennen lässet, ob es ein höchst vollkommenes Wesen bezeuget. Und ihr werdet nichts darin finden, was euch zu zweifeln Anlass geben könnte. Vergleichet aber nun auch die Lehren, die ihr bisher als Wahrheit vernommen und vertreten habt. Und es wird euch der Gott, der euch dargestellt wird, viele menschliche Schwächen bezeugen. Er wird sich als strafender, ungerechter und wenig liebevoller Gott euch präsentieren, den ihr wohl fürchten, aber nicht lieben werdet, der euch in seiner Unvollkommenheit auch nicht als weise und machtvoll erscheinet, weil euch niemals die rechten Erklärungen gegeben werden können. Denn diese behalte ich selbst mir vor und ich teile die Wahrheit aus, wo die Grundlage geschaffen ist im Herzen eines Menschen, dass er mein direktes Wort vernehmen kann. Und wenn ihr Menschen an einen Gott glaubet, dann müsstet ihr auch von der Vollkommenheit seines Wesens überzeugt sein. Und diesen Glauben, diese Überzeugung will ich euch schenken durch mein Wort, auf dass euch die Wahrheit beglückt, auf dass ihr mich nun auch lieben lernet und das Verlangen habt, euch mit mir zu verbinden. Nur die reine Wahrheit wird dieses Verlangen in euch erwachen lassen. Ich aber will, dass ihr euch freiwillig mir nähert. Also kann ich es nur erreichen durch Übermittlung der Wahrheit, die euch mein Wesen erkenntlich werden lässet, das in sich Liebe, Weisheit und Allmacht ist, in höchster Vollendung. Amen.